Mittagspause, Frühstück, Lunch Break. Hört uns denn jemand nun endlich? Ja, schönen guten Tag in der Mittagspause hier im Programm von Radio Plau in Leipzig am heutigen Freitag, dem 5. Juni. Heute wollen wir nochmal zurückgehen in die Ratsversammlung vom 28. Mai. Da hatten wir hier bei Radio Plau unseren 25. Geburtstag gefeiert und haben deswegen vielleicht nicht so genau in die Ratsversammlung hineingeschaut. Das holen wir heute nach und gucken nochmal auf zwei oder drei Punkte, die da besprochen wurden, exemplarisch. Außerdem schauen wir nochmal in die Allgemeinverfügungen, in den neuen, die ab dem vorgestrigen 4. Juni gelten, hier in Leipzig und in ganz Sachsen. Das sind geringfügige Änderungen, die ein bisschen nochmal lockern. Und außerdem hören wir natürlich auch Musik und damit fangen wir jetzt auch an. Die Gruppe Boogie Down Productions mit KRS-One, übrigens am Mikrofon. Yo Chris, what you doing out of school? Yo, man, they just suspended me, McBoo. Word, they suspended the teacher? Yeah, man, I'm getting so sick of this, man. They teaching us about nothing, man. You know what the bottom line is for black people out here? It's quite simple. You must learn. Knowledge to others in a song, let me demonstrate the force of knowledge. Knowledge reigns supreme, the ignorant is ripped to smithereens. What do you mean when you say I'm rebellious? Cause I don't accept everything that you're telling us. What are you selling us? The creator dwelling us. I sit in your unknown class while you're failing us. I failed your class cause I ain't with your reasoning. You're trying to make me you by seasoning. Up my mind with C. Jane Run. See John walk in a hardcore New York. Come on now, that's like a chocolate cow. It doesn't exist, no way, no how. It seems to me that in a school this ebony, African history should be pumped up steadily, but it's not. And this has got to stop. See spot, run, run, get spot. Insulting to a black mentality, a black way of life or a jet black family. So I include with one concern that you must learn. Just like I told you. You must learn. In history, deal with straight up facts, no mystery. Teach the student what needs to be taught, cause black and white kids both take shorts. When one doesn't know about the other one's culture, ignorance swoops down like a vulture. Cause you don't know that you ain't just a janitor. No one told you about Benjamin Banneker, a brilliant black man that invented the almanac. Can't you see what KRS is coming at? With Eli Whitney, Haile Selassie, Graham Bill Woods made the walkie-talkie. Louis Latimer improved on Edison. Charles Drew did a lot for medicine. Garrett Morgan made the traffic lights. Harriet Tubman freed the slaves at night. Madam C.J. Walker made the straightening comb. But you won't know this if you weren't shown. The point I'm getting at, it might be harsh, is we're just walking around brainwashed. See what I'm saying? It's not to diss a man. We need the 89 school system. One that caters to a black return. Because you must learn. Ja, der momentane Stand der Dinge mit dem Coronavirus hier in Leipzig. Es gab bis jetzt insgesamt 595 Infizierte mit Stand vom 3. Juni. Im Moment ist nur eine Person in stationärer Behandlung und 5 mit Corona infizierte Personen sind in häuslicher Quarantäne. Und insgesamt sind bis jetzt 578 Menschen aus der Quarantäne schon entlassen worden und wieder gesundet. 11 Todesfälle sind zu verzeichnen. Ja, dann gibt es die neue Allgemeinverfügung vom 4. Juni, die sächsische Allgemeinverfügung. Und da gibt es insbesondere weitere Lockerungen für Besuche auch in Pflegeheimen und Krankenhäusern. Die Abstandsregeln bleiben erstmal so erhalten und die Hygieneregeln. Man soll immer noch die Kontakte minimieren und einen Mindestabstand von zum Beispiel 1,50 Meter zu anderen Menschen einhalten. In bestimmten Einrichtungen wie im öffentlichen Nahverkehr soll man eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Und auch beim Einkaufen sollte die tragen immer noch. Jetzt sind private Zusammenkünfte im eigenen Wohnumfeld wieder erlaubt. Allerdings gibt es für Zusammenkünfte immer noch gewisse Grenzen. Insgesamt dürft ihr euch treffen mit einem weiteren Hausstand oder mit bis zu 10 weiteren Personen. Und Familienfeiern sind auch bis 50 Personen unter gewissen Bedingungen wieder erlaubt. Besuche in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen sind wieder möglich jetzt. Das ist vielleicht für viele auch eine gewisse Erleichterung, dass man Angehörige wieder besuchen kann. Allerdings sind dafür natürlich die vor Ort geltenden Hygienemaßnahmen einzuhalten. Weiter untersagt bleiben allerdings Volksfeste, Jahrmärkte, Diskos, Clubs, Musikclubs, Tanzveranstaltungen, Dampfbäder, Prostitutionsstätten und Sportveranstaltungen mit Publikum und Großveranstaltungen mit über 1000 Teilnehmern sowieso. Außerdem wurde beschlossen, dass es bundesweit und auch landesweit ein einheitliches Vorgehen bei erhöhten Infektionsgeschehen in einzelnen Land- oder Stadtkreisen gibt, und zwar bei 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen werden wieder besondere Maßnahmen in einer begrenzten Region dann getroffen, die eben ja diese besondere Gefahr dann wieder reflektieren und auch wieder stärkere Einschränkungen dann beschließen. Und die Verordnung tritt am 6. Juni in Kraft und gilt erstmal bis zum 29. Juni. Ja, so viel erstmal dazu. Wir hören jetzt erst nochmal Musik und danach geht es dann weiter mit Ausschnitten aus der Ratsversammlung und danach dann noch mehr Musik. Crank myself to 10. Light it up. And hope that this really don't end. Light it up. When I pull the sky close up. Light it up. I crank myself to 10. Light it up. And hope oh, that shit. This feels squirrely, man. I put the homies' business out there. I'm sorry. Light the sky close up. I think our nigga got a gambling problem. Yeah, maybe your homie is sick. To my nigga, I think the cars look exactly like a mobile strip. Chromius quips, followed by an intervention, makes it feel lonely as shit. His phobia is gist, and our harmonious rift between his friends and family, and every storm with a fit. You're an attitude, your breakfast is a half a keg of Coors Light. And that fool's a chronic masturbator, with a cachet full of porn tights. And a back J, and your ashtray is laced with chloride. I mean, forthright, because back in the day, it wasn't cabarets, all scores of horse type back pay. But all of my most despicable traits are embedded deep inside of my hemoglobin. Just cause you're a 12-stepper, and it felt smarter to make you know, see, I'll no gin for you any medicine. Medicine will make a suitable dad, as long as they provide mescaline, chewable tabs, and jettison skin, reddish skin around those immutable scabs. Crank myself to 10. Light it up. And hope that this really don't end. Light it up. When I pull the sky close up. loudest than in a dead mouse. I just wanted to less like a smoking that crack card that you got in the bed. Don't give a fuck about the thread count. She just wanted to do below and the penthouse. You're like, I just wanted to less like a smoking with a cherry on top and whipped cream. You say irresponsible. I bet with all the richest kings, you're on dry good, all the dishes clean without a split seam or nip of lean or dimethyl tryptophan. But we're all meant to kiss the ring, for example. I'm addicted to my political recourse. I want to spit at every lawyer's face in City Hall. Me and my disc jockey, hey, Mitt Romney, and his boy, the plane, feature all. But I never get as high as you. You leave a footprint on a moon service. Call your dealer up like it's room service. But maybe you're finding yourself at a tablespoon of volatile gunk. Maybe. A functioning addict on this hunt of the domino crunch. Maybe. But you're a healthy man, cocaine breakfast, popsicle brunch. I used to think it was comical once, but. I wanted. In the corner when you're at the other party, all the good times have to stop. You suffer from and about back and shock. All you hear is screams and classic rock. Man, you need an MD like the E-double. Watch your body twitch, going to HE double. Hockey six full of body lifts, this is probably it. But I saved your ass with hip hop. Now, homie, I'm not that smart. Maybe. Regardless of all that we said before, the turntables are not a crash card. You should have talked to me. You the only nigga that knows me, player. You never go back like OG players. The game ain't single, it's multiplayer. So it's me and you. Yes. Crank myself to 10. Light it up. And hope that this really don't end. Light it up. When I pull the sky close up. Light it up. I crank myself to 10. Light it up. And hope that this really don't end. Light it up. When I pull the sky close up. Liebe Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktion, ich will meine Rede mit einem Zitat beginnen. Vor Ihnen steht eine Frau, welche der Faschismus und Krieg 3 Jahre der Jugend und der Gesundheit geraubt haben. In diesen Jahren war ich mit meinen Kameraden im Warschauer Gefängnis Pawiak und später in den Konzentrationslagern Majdanek, Ravensbrück und Buchenwald und auch hier im Außenlager Schönefeld. So sagte es Danuta Joskor Mendrik bei einem Gedenktag 1988 auf dem damaligen Karl-Marx-Platz, heute Augustusplatz in Leipzig. Sie war einer der Überlebenden des Terrors der Nationalsozialisten, der seine Spuren natürlich auch in Leipzig hinterließ. Danuta Joskor Mendrik war eine von 5000 Frauen und Mädchen, die zwischen Juni 1944 und April 1945 im größten Frauenaußenlager des Konzentrationslagers Buchenwald in Schönefeld, Leipzig-Schönefeld, Panzerfäuste für den Leipziger Rüstungsbetrieb HASAG produzieren musste. Die meisten inhaftierten Frauen und Mädchen waren in einem ehemaligen Fabrikgebäude nahe des Betriebsgeländes untergebracht. Dieses Gebäude ist heute noch erhalten. Es handelt sich um die Kamenzer Straße 12 im Nordosten unserer Stadt. Die Häftlinge, die meisten von ihnen politische und jüdische Polen, mussten jeden Tag 12 Stunden unter schwersten Bedingungen auch nachts Zwangsarbeit leisten. Hunger, Krankheiten, Erschöpfung, Gewalt und auch regelmäßige Selektionen prägten den Lageralltag. Danuta gehörte zu denen, die auch unter diesen widrigen Bedingungen Widerstand leistete. Sie beteiligte sich an Sabotageaktionen und organisierte auch des Nachts nach der schweren Arbeit Kultur und Bildung für ihre Mitgefangenen. Etwa 500 Orte der Zwangsarbeit finden sich in Leipzig. Es handelt sich um Lager, um Arbeitsorte, um Unterkünfte, wo zwischen 1939 und 1945 insgesamt 60.000 Frauen und Männer, Mädchen und Jungen aus allen Teilen Europas zur Arbeit gezwungen wurden und hausen mussten. Unter anderem eben in besagter Kamenzer Straße. Die Vergangenheit der meisten dieser Orte nationalsozialistischer Verbrechen der Zwangsarbeit ist in Vergessenheit geraten. Es sind immer wieder Einzelpersonen und Initiativen, die an dieses Kapitel deutscher Geschichte erinnern, so auch im Fall der Kamenzer Straße. Es war die Gruppe Gedenkmarsch, die im Jahr 2009 in Gedenken an die Opfer der Todesmärsche 1945 eine Veranstaltung vor eben jenem Gebäude, Kamenzer Straße 10/12, durchführte. Während der Rede der Auschwitz-Überlebenden Esther Becherano, dürfte vielen von Ihnen bekannt sein, wurde die Veranstaltung gestört von Personen, die sich von dem Gelände Kamenzer Straße 10/12 bewegten. Ein Jahr später errichteten die Engagierten des VVN-BDA auf private Initiative, auf eigene Kosten, vor Ort eine Gedenktafel. Diese wurde bis heute 6-mal zerstört und jeweils wieder privat finanziert ersetzt. Was wir heute wissen, ist, dass der Besitzer des Komplexes in der Kamenzer Straße eine Neonazi-Vergangenheit hat. Immer wieder fanden auf dem Areal Neonazi-Konzerte und Treffen statt. Zuletzt wurde im Januar 2018 ein geplantes von der Polizei unterbunden. Und was wir heute auch wissen, ist, dass die Kamenzer Straße das Trainingszentrum des sogenannten Imperium Fight Team beherbergt. Ein Free Fight Team, das von einem Neonazi trainiert wird, der früher eng mit der Jugendorganisation der NPD verbändelt war, im extrem rechten Fanmilieu des ersten FC Lok Leipzig sozialisiert und aktiv ist und heute für eine rechtsnationalistische Bürgerinitiative im Stadtrat von Wurzen sitzt. Was wir auch wissen, ist, dass drei seiner Spitzenkämpfer am Angriff in Leipzig-Konnewitz im Januar 2060 beteiligt waren und einer der Mitkämpfer in diesem Free Fight Team mutmaßlich den Türsteher in Mallorca, Sie können sich vielleicht erinnern, vor einem Jahr misshandelt hat. Der sächsische Inlandsgeheimdienst stuft den Komplex Kamenzer Straße 10/12 als rechtsextrem genutzte Immobilie ein. Wir meinen, dort ist ein Knotenpunkt in einem in Sachsen gut aufgestellten Netzwerk aus rechter Ideologie, Lifestyle und Gewaltbereitschaft, die dort auch trainiert wird. Und das in einem ehemaligen Zwangsarbeiterinnenlager. Sie können sich sicher vorstellen, wie das Gefühl Überlebender ist, die nach Leipzig kommen und den Ort ihrer Pein nicht betreten können und auch noch Gefahr laufen, wenn sie sich dort bewegen, auf Menschen zu treffen, die den Nationalsozialismus mindestens verharmlosen. Auch die historische Forschung wird durch die aktuelle Nutzung und den Nichtzugang oder die Nichtzugangsmöglichkeit auf das Gelände verhindert. Die Maximalforderung müsste also lauten, den Besitzer der Kamenzer Straße zu enteignen und den Ort zu einem Gedenkort zu machen. Doch dafür, das ist mir vollkommen klar, das ist uns vollkommen klar, sind uns die Hände wohl gebunden. Mit unserem Antrag wollen wir das, was antifaschistische Initiativen, gedenkpolitische Vereinigungen und Einzelpersonen in Bezug auf die Sichtbarmachung der Vergangenheit des Objektes als Zwangsarbeiterinnenlager in den letzten Jahren geleistet haben, würdigen und unterstützen. Es soll durch die Stadt eine Gedenktafel errichtet werden. Gern sollen auch alle Hebel in Bewegung gesetzt werden, dass das Objekt in der Nummer 12, die Nummer 10 ist neu gebaut, oder die historischen Teile, die relevant sind, unter Denkmalschutz gestellt werden. Und auch die weitreichende, ich komme gleich zum Schluss, Aufarbeitung und Sichtbarmachung von Opfern und Orten der Zwangsarbeit in die Erarbeitung des Konzeptes Erinnerungskultur der Stadt einzubinden, finden wir richtig und wichtig. Soweit haben wir auch den Verwaltungsstandpunkt übernommen. Was wir aber für unabdingbar halten, und das können Sie in unserer Neufassung nachlesen, ist, dass die Stadt Leipzig, dass wir uns ganz klar zu der aktuellen Nutzung positionieren. Das sehen Sie im Punkt 1 der Neufassung unseres Antrags. Und ich will noch schließen mit einem Zitat, das das, glaube ich, unterstreicht, dass wir dem Beschlussvorschlag folgen sollten. Ein Zitat von Danuta Brzoskow-Mjendrik, die sagte, unser Schicksal sei euch Warnung und nicht Legende. Ich danke Ihnen. Und das Ergebnis heißt 44 zu 8 zu 6. So beschlossen. Wir kommen zu 14.15. Ein Antrag des Jugendparlaments, des Jugendbeirates. Frau Jansen wollte einbringen. Versuchen Sie. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, sehr geehrte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, sehr geehrte Zuschauer. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass Stadtbezirksbeiräte und Ortschaftsräte ein wichtiges Rad der Demokratie sind. Sie diskutieren über lokalspezifische Entscheidungen und die werden dann dort auch häufig getroffen. Und dort wird auch über Jugendliche gesprochen, aber nicht mit ihnen aktuell. Dabei heißt Demokratie doch Beteiligung, und zwar Beteiligung aller. Wir merken also, der allererste Vorteil, wenn man die Jugend in der lokalen Demokratie mit einbeziehen würde, wäre die Stärkung unserer lokalen Demokratie. Es gibt aber noch viel mehr Vorteile. Zum Beispiel könnte man das Demokratieverständnis der Jugendlichen und vielleicht sogar einiger Beiratsmitglieder stärken. Außerdem ist so eine Beteiligung im Jugendalter, ich kann das aus dem Jugendparlament selber berichten, kann einfach die spätere Beteiligung, wenn man dann zum Beispiel mit 18 wählen darf, kann das stärken. Denn nur wenn man auf einmal 18 ist und wählen darf, heißt es noch lange nicht, dass man sich dann auch dafür interessiert, was da eigentlich passiert. Dieses Politikinteresse, was aus Erfahrung häufig wächst, muss schon vorher geweckt werden und durch positive Erlebnisse bestärkt werden. Aktuell ist dazu aber die Hürde allerdings ein bisschen groß. Viele wissen zum Beispiel gar nicht, was ein Stadtbezirksbeirat ist. Und wenn sie es doch wissen, kommt da ganz häufig der Satz, die hören doch eh nicht auf mich, was will ich denn da? Diese Hürde kann aber mit einer institutionalisierten Jugendbeteiligung überwunden werden. Das sehen wir ganz häufig jetzt auch schon im Jugendparlament. Aus weiterer Erfahrung aus dem JUPA kann ich sagen, Jugendliche sind Experten in der eigenen Sache und können da dann nochmal den Blickwinkel in den Stadtbezirksbeiräten oder in den Ortschaftsräten einfach nochmal einen neuen Blickwinkel mit reinbringen. Außerdem heißt es ja auch häufig, dass Minderjährige sinnbildlich das Politikverständnis der Allgemeinheit spiegeln. Und man kann da mit Jugendlichen in dem Beirat zum Beispiel sowas wie eine Live-Prüfung davon haben, wie verständlich und nachvollziehbar die Entscheidungen sind, die man dort trifft, über die man dort spricht. Zu unserer Neufassung des Antrages. Wir haben den Änderungsantrag der Fraktion Die Linken aufgenommen. Wir freuen uns über den Hinweis, dass wir die guten Ideen der freien Träger mit in die Überlegung aufnehmen sollten, wie so eine Jugendbeteiligung aussehen kann. Zum Änderungsantrag der Grünen. Den haben wir nicht aufgenommen. Und das war eine Gratwanderung. Wir unterstützen euer Anliegen und wir wollen natürlich niemanden ausschließen. Jetzt und hier mit unserem Antrag wollen wir aber erstmal den Fokus auf die Minderjährigen legen. Nur um das nochmal zu betonen, dass wir niemanden ausschließen wollen. Im JUPA dürfen alle mitmachen, alle mitwählen und alle gewählt werden, egal ob sie deutscher Staatsbürger sind, ob sie in Leipzig geboren sind oder nicht. Da dürfen alle mitmachen. Jetzt in unserem Antrag soll es aber erstmal um die Minderjährigen, um die Jugendlichen gehen. Zusammengefasst, das Jugendparlament fordert die Prüfung, wie Minderjährige in die Arbeit des Stadtbezirksbeirates und der Ortschaftsräte einbezogen werden kann. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Beigeordnete, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Stadträte. Wir unterstützen die Initiative des Jugendparlaments, denn bereits 2009 hat die Grüne Stadtratsfraktion damals genau in ihre Richtung auch mit einem Antrag gedacht. Wir wollten die stadtteilbezogene Jugendbeteiligung die dann ja damals schlussendlich in das Jugendparlament mündete. Und wir meinen trotzdem, dass hier auch der Fokus auf unsere ausländischen Bürgerinnen zu beziehen ist oder zu erweitern ist. Wir hatten eine Initiative dazu in diesem Zusammenhang auch 2014-15 im Rahmen des Teilhabeplans. Wir haben dort keine Mehrheit bekommen damals im Stadtrat und wir denken, wir dürfen auch diese Bevölkerungsgruppe nicht in der Teilhabe ausschließen. Nachvollziehbar sicherlich die Argumentation des Jugendparlaments. Wir meinen aber jetzt in diesem Kontext auch die ausländischen Bürgerinnen in die Betrachtung einzuziehen, denn so ganz einfach ist es nicht, dass man sagt, okay, nehmt doch bitte die deutsche Staatsbürgerschaft an und dann werdet ihr genug beteiligt. Meine Damen und Herren, vor diesem Hintergrund Zustimmung auch zu unserem Änderungsantrag. Und damit das dann aber auch einhergeht in der Gleichbehandlung, würden wir sagen, dass wir hier die Frist für Setzen ebenfalls auf das zweite Quartal 2021 in Punkt 3, insofern der Prüfbericht für beide Prüfungen zu diesem Zeitpunkt vorzulegen ist. Vielen Dank. Herr Oberbürgermeister, Herr Bürgermeister und Bürgermeister, liebe Stadträte, liebe Gäste. In meinem Abi-Jahr 1998 bin ich selber beinahe auf dem Weg zur Schule in einen schweren Unfall durch einen abbiegenden LKW geraten. Der Fahrer hatte mich ganz sicher übersehen, es war definitiv keine Absicht. Ich hatte Glück, ich konnte quasi vom Fahrrad noch absteigen, mein Fahrrad war danach nicht mehr fahrtüchtig, also es war Schrott, aber das Wichtigste, ich blieb gesund. Dass ich zu spät zur Schule gekommen ist, ist in dem Fall völlig egal gewesen an dem Tag. Dieses Glück haben aber viele nicht. 30 bis 40 Radfahrende, Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer werden jedes Jahr in Deutschland durch rechtsabbiegende LKWs getötet. Verkehrsforscher gehen davon aus, dass 50% dieser Unfälle von rechtsabbiegenden LKWs verhindert werden könnten durch Abbiegeassistenten. Also das betrifft dann nicht nur die, die zu Tode kommen, sondern auch reine Sachschäden wie bei mir oder schwere Verletzungen oder Verletzungen allgemein. Also 50% der Unfälle insgesamt. Wir begrüßen daher den Verwaltungsstandpunkt, dass die Verwaltung ganz deutlich sagt, seit 1.1. wird kein LKW über 3,5 Tonnen mehr beschafft, der keinen Abbiegeassistent hat. Ähnlich agieren Eigenbetriebe und auch die Unternehmen, die Leipziger Unternehmen. Was wir auch begrüßen ist, dass die Verwaltung auch Bezug nimmt zur Nachrüstung, auch wenn da natürlich jetzt mal, oder auch wenn da leider nicht drin steht, kein genauer Zeitplan drin steht. Bis wann hat man denn die Flotte oder die Flotten der Eigenbetriebe, die Flotten der kommunalen Unternehmen nachgerüstet? Aber es ist, steht zumindest drin, dass man zum Jahresende einen Bericht abgeben möchte, was hat man noch vor sich, was hat man geschafft, weil man auch noch hofft, dass entsprechende Förderprogramme, ich sag mal, erweitert werden, weil die bisherigen doch relativ eng gefasst waren. Wien ist ja zum Beispiel auch hier immer so ein Thema mal im Stadtrat, sei es beim 365-Euro-Ticket, sei es beim Thema Wohnen, da ist Wien ja durchaus manchmal so ein bisschen Vorbildwirkung. Auch hier ist Wien auch wieder Vorbildwirkung, und zwar nicht, was die Nachrüstung angeht. Wien hat nämlich bereits ein Fahrverbot erlassen für LKWs, die das nicht führen. Das gilt eigentlich ab sofort. Sie haben allerdings noch eine Übergangsfrist geschaffen, solange es noch, ich sage jetzt mal, straffrei oder solange man es noch nutzen darf. Und wenn man erwischt wird, kriegt man keine Strafe. Aber bis Anfang 21 muss jeder LKW, der das Wiener Stadtgebiet nutzt, umgerüstet sein. Das geht in Deutschland nicht. Wir hatten die Diskussion, ich glaube, es war auf dem Antrag der Linken, weil es da eine Bundestagsanfrage gab. Aber das geht in Deutschland nicht. Wir könnten maximal besonders betroffene Straßen, und da hat die Stadtverwaltung durchaus ausführlich ausgeführt, warum das nicht möglich ist. Nichtsdestotrotz, ich würde mir vom Bund natürlich schon wünschen, dass wir auch wir schneller sind, eben nicht bis 2024 warten mit den Abbiegeassistenten, und hoffe, dass vielleicht auch durch die Signalwirkung, die wir jetzt als Stadt vernehmen, ab sofort kein LKW mehr ohne Abbiegeassistent, dass vielleicht auch der Bund doch noch zu dem Schluss kommt, hier ein bisschen schneller zu sein und nicht erst ab 2024 das umsetzt, sondern mal schneller ist als die EU und vielleicht auch noch ein, zwei Jahre vorrückt. Wir bitten um Zustimmung zum Verwaltungsstandpunkt und hoffen, dass wir zumindest als Kommune mit unserem sicher kleinen Bestand an LKWs einen kleinen Beitrag leisten zu mehr Verkehrssicherheit in Leipzig. Vielen Dank. Rita Prigmore, geborene Winterstein, wurde 1943 in eine Würzburger Sinti-Familie geboren. 2017 haben wir Rita nach Berlin eingeladen, um auf unserem Fest zum 9. Mai zu sprechen. Sie kam 2 Tage früher und mit ihrer zupackenden und fröhlichen Art ist sie uns sogleich bei den Vorbereitungen zur Hand gegangen. Es gab anregende Gespräche beim Schnibbeln für den Borscht und für alle Zuhörerinnen am 9. Mai dann eine bewegende Rede von ihr. Im Folgenden Auszüge aus ihrer Rede. Liebe Damen und Herren, liebe Freunde, mein Name ist Rita Prigmore, ich bin eine Sintessa aus Würzburg. Ich freue mich sehr, dass ich heute zu Ihnen sprechen kann. Ich tue es auch für meine Mutter, Theresia Winterstein, die viele Jahre lang dafür gekämpft hat, dass das Unrecht, das uns Zigeunern im Dritten Reich angetan wurde, anerkannt wird. Vor 10 Jahren ist sie im Alter von 85 Jahren gestorben. Deshalb finde ich es wichtig, an ihrer Stelle heute zu Ihnen zu sprechen und Ihnen unsere Geschichte zu erzählen. Das Jahr 1933, als Hitler an die Macht kam, brachte für die Juden und auch für uns Zigeuner die schrittweise Ausgrenzung bis hin zu den Lagern wie Auschwitz. So wurde 1936 die Rassenhygienische und Bevölkerungsbiologische Forschungsstelle eingerichtet. Ab da begann man, alle Sintis und Roma zu registrieren, zu vermessen, zu fotografieren. Die SS glaubte, dass ein Merkmal der Zigeuner war, dass sie schon in ihrem Erbgut kriminell seien und bezeichnete uns als asoziale Persönlichkeiten. Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, das seit 1934 die Sterilisation von Menschen mit Behinderung festlegte, wurde nun auch auf die Sinti angewandt. So holte man auch meine Mutter von ihrer Wohnung ab. Mit ihren 21 Jahren stellte man sie vor die Wahl: entweder Auschwitz oder Sterilisation. Doch kurz vor dem Termin der Sterilisation wurde meine Mutter schwanger. Sie wurde vorgeladen und man wollte einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen. In der Universitätsfrauenklinik in Würzburg stellte man aber fest, dass meine Mutter Zwillinge erwartete. Der Arzt, der meine Mutter untersuchte, war Dr. Heide, ein Schüler von Dr. Mengele, dem skrupellosen Zwillingsforscher. Dr. Heide wollte auch an mir und meiner Schwester Menschenversuche durchführen. Deshalb durfte meine Mutter uns austragen und die Sterilisation wurde auf die Zeit nach der Geburt verschoben. Meine Schwester Rolanda und ich wurden am 3. März 1943 geboren. Wir beide durften kurze Zeit bei meiner Mutter bleiben. Dann musste sie uns in die Klinik zurückbringen. Sie durfte uns nicht besuchen. Während dieser Tage hatte meine Mutter große Angst, denn im April 1943 wurden fast alle Sinti nach Auschwitz deportiert. Nach 2 Wochen hielt sie es nicht mehr aus und ging in die Klinik, um uns zu sehen. Eine Schwester zeigte meiner Mutter nach langem Fragen nur ein Kind, mich. Ich hatte ein großes Pflaster am Kopf. Rolanda war tot. Meine Mutter flüchtete mit mir in die St. Rita-Kapelle. Dort ließ sie mich nottaufen auf den Namen Rita. Dr. Heide hatte an mir und meiner Schwester Versuche gemacht, um zu erforschen, wie man die Augenfarbe von braun in blau verändern kann. Ich habe eine Narbe hinter dem rechten Auge. Als ich 2012 das erste Mal in Auschwitz war, um vor über 400 Jugendlichen aus ganz Europa meine Geschichte zu erzählen, war das nicht leicht für mich, denn viele, sehr viele aus meiner Familie sind in Auschwitz getötet worden. All ihre Namen dort auf einer Tafel zu lesen und ihre Bilder zu sehen, hat mich sehr erschüttert, doch es hat noch etwas anderes bewirkt. Es hat mir die Motivation gegeben, zu sprechen. Ich fasste dort den Entschluss, überall vor jungen Leuten die Geschichte unseres Volkes zu erzählen, damit eine neue Generation von Jugendlichen heranwächst, die Respekt vor jedem Menschen hat und weiß, dass jede Art von Vorurteil am Ende in einer Katastrophe wie Auschwitz enden kann. Die rassistische Ideologie, die zur Verfolgung und Ermordung der Sinti und Roma führte, lebte auch nach dem Ende des Naziregimes als Vorurteile fort. Die von den Nazis erstellten Gutachten und kriminalpolizeilichen Akten wurden auch nach 1945 weitergeführt. Gesundheitsschäden wurden nicht als verfolgungsbedingt anerkannt. Die Überlebenden mussten für ihre Entschädigung und moralische Anerkennung als Opfer kämpfen, während die Täter ihre Laufbahn oft fortsetzen konnten. Theresia Winterstein hat sich für die Anerkennung der Sinti und Roma als Opfer des Narzissmus engagiert und die internationale Frauenorganisation der Sinti gegründet, mit dem Ziel, Wiedergutmachung für Zwangssterilisierte durchzusetzen. Thank you. Ich begrüße jetzt sehr herzlich polnische Kämpferinnen, Partisanen und Widerstandskämpfer. Und vor allem freue ich mich, dass heute am 9. Mai bei uns auch Kämpfer der 1. Tadeusz Kościuszko-Division bei uns sind und der 2. Henryk Dąbrowski-Division, die zusammen mit der sowjetischen Armee am Sturm auf Berlin teilgenommen haben. Hunderttausende PolInnen kämpften an allen Fronten des Zweiten Weltkrieges gegen den deutschen Faschismus. Insgesamt kämpften 180.000 polnische SoldatInnen der 1. und 2. Armee in der Schlacht um Berlin. Die FilmemacherInnen Christian Karlsen und Philipp Jansen begleiteten 2012 mit ihrer Kamera den dreitägigen Besuch der polnischen KombatantInnen in Berlin und auf unserem Fest. In ihrem sehenswerten Film »Vergesst nicht unseren Kampf« erzählen die ZeitzeugInnen von ihren Erfahrungen im Krieg und der Befreiung von Berlin. Nazywam się pułkownik Adela Jaworowska. Służyłam króciusieńko już w samodzielnym batalionie kobiecym imienia Emilii Platem. Ich bin Oberst Adela Jaworowska. Ich diente im 1. selbstständigen Frauenbataillon Emilia Plata. Am 1. September 1939 überfielen die Deutschen Polen. Am 17. September 1939, also nur 17 Tage später, drangen die Russen in Polen ein. Die Russen begannen, uns zu verschleppen. Sie deportierten Polizisten, Professoren, solche Berufe. Die Russen verschleppten uns nach Sibirien. Allein die Streitkräfte boten die Möglichkeit, nach Polen zurückzukehren. Nur mit der Armee. Die UdSSR, die Russen, erlaubten den Polen die Formierung einer polnischen Armee. Sie halfen uns, sie lieferten uns Uniformen, Waffen und so weiter. Wir hatten dort ja nichts. Es war unsere einzige Möglichkeit. Als ich auf dem Gebiet der UdSSR die 1. Infanteriedivision Tadeusz Kościuszko formierte, gelangten auch wir Frauen zur Armee. Es wurde ein eigenständiges Frauenbataillon gegründet, das den Namen von Emilia Plata trug, einer Heldin des Aufstandes von 1830. Wir waren junge Frauen, wir bekamen Uniformen. Wir wurden ausgebildet wie die Männer. Wir waren die einzige beispiellose Fraueneinheit in der Geschichte der polnischen Streitkräfte. Die Emilia Plata Soldatinnen kämpften heroisch. Sie starben den Heldentod bei Lenino, am Pommernwall, bei der Erstürmung Kolbergs und bei der Eroberung Berlins. Polnische Frauen kämpften nicht nur in den regulären Streitkräften, sondern auch in Partisaneneinheiten und in den polnischen Streitkräften im Westen. Major Lech Tryuk war an der Befreiung Berlins beteiligt. Nach Durchbrechen der letzten Stellungen wurde unsere Division als einzige aus der polnischen Armee ausgegliedert. Wir wurden ausgewählt auf Befehl Stalins. Uns wurde die Ehre gegeben, am Sturm auf Berlin teilzunehmen. Das war eine Anerkennung für die Tapferkeit der Polen in den Reihen der 1. und 2. polnischen Armee. Unsere 1. Division marschierte Richtung Berlin und die 2. Division befreite das Konzentrationslager Sachsenhausen. Kapitän zur See Henryk Kalinowski beschreibt den Vormarsch auf Berlin und die letzten Tage der Kämpfe. Ja, wir haben niemieckige Soldaten, die dann 1941, ich sah die deutschen Soldaten 1941, Ärmel hochgekrempelt, nach Osten vordringen. Und ich sah sie später auf dem Rückzug. Wir sahen eine Armee, die schon fast entmenschlicht war. Aber wir wussten nicht, wie sie sich in Berlin verhalten würden. Wie lauteten ihre Parolen? Im Einzelfall war es schwierig zu entscheiden zwischen menschlichem Verhalten und der Folge faschistischer Propaganda. Wo endete der Gehorsam? Wann endlich begreift der Soldat und sagt, Hitler kaputt? Wann ergibt er sich? Vor uns waren ganze Straßenzüge übersät mit weißen Fahnen. Aus den Fenstern hängten sie weiße Laken. Aber das tat nur die Bevölkerung. Zur Vorbereitung des Sturms auf Berlin schossen 20.000 Artilleriegeschütze. Überall Ziegelstaub. Man konnte nichts sehen. Wir kämpften uns durch Rauch und Feuer. Es war schrecklich. Hier gab es keine Frontlinie. Wir kämpften Haus für Haus. Es kam vor, dass unten schon Russen oder Polen waren und oben noch Deutsche. Ich beendete meinen Kampfeinsatz 200 Meter vor dem Reichstag. Es ist wahr, die Bevölkerung reagierte intuitiv. Als wir uns näherten, riefen sie: Hitler kaputt, Hitler kaputt. Das wussten wir ja längst. Major Lechtruck erlebte die Kapitulation der deutschen Wehrmacht in Berlin-Charlottenburg. Hier erfuhr ich von der Kapitulation vor dieser Kirche. Ich bekam den Befehl, das Feuer einzustellen. Nach der Explosion und all dem, als das Schießen verstummte und Stille aufkam, fingen unsere Köpfe an zu schmerzen. Wir waren wie berauscht, aber nicht vom Wodka, nein, nein. Der Mensch war einfach überwältigt. Weil wir es geschafft haben, es überlebt haben. Und die Frage, was wird nach dem Krieg? Aber die Russen tranken. Die hatten ja Wodka in ihren Panzern. Sie spielten Akkordeon und tanzten den Kosakentanz. Sie drehten Pirouetten auf den kleinen Plätzen hier. Oberst Eugeniusz Krzypek und Oberleutnant Hania Szelewicz gaben uns zum Abschied bewegende Worte mit auf den Weg. Ich wäre am liebsten weit weg von meinen Kriegserlebnissen. Aber man kann der Geschichte und dem Erlebten nicht entkommen. Ich sehe mit Freude, dass junge Menschen nach der Geschichte fragen und dem gedenken möchten, was ich am liebsten vergessen möchte. Nigdy nie spodziewaliśmy się, że wy będziecie jeszcze pamiętać o nas. Ja przyjechałam tutaj. Wir hätten es nie erträumt, dass ihr uns erinnern würdet. Als ich hierher kam, habe ich gedacht, was werde ich denen erzählen können? Dann begriff ich, ich habe sehr viel zu sagen. Ihr jungen Menschen, vergesst nicht, vergeudet nicht, was wir erkämpft haben. Tut das nicht. Bewahrt den Frieden auf der Welt. Das muss eure Devise sein. Das ist eure Devise. But he winds up.